Erst da später sprach Gott zu Abraham in einem Traum. Er sagte, hab keine Angst, Abraham. Ich beschütze dich und gebe dir eine große Belohnung. Zweiter Abraham antwortete, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich habe keine Kinder. Mein Diener Elisa aus Damaskus wird alles erben. Dritter Abraham sagte auch, du hast mir keine Kinder gegeben. Deshalb wird ein Diener aus meinem Haus mein Erbe sein. Vierter aber Gott antwortete ihm, dieser Mann wird nicht dein Erbe sein. Du wirst einen eigenen Sohn haben. Er wird dein Erbe sein. Fünfter Gott führte Abraham nach draußen. Er sagte, schau zum Himmel und zähle die Sterne. Kannst du das? So viele Nachkommen wirst du haben. Sechster Abraham glaubte Gott. Gott sah das und rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Siebter Gott sagte zu ihm, ich bin der Herr. Ich habe dich aus Ur in Chaldäa geholt. Ich will dir dieses Land geben. Achter Abraham fragte, Herr, mein Gott, woran kann ich das erkennen? Wie weiß ich, dass ich das Land besitzen werde? Neunter Gott sagte, bring mir eine Kuh, eine Ziege und ein Schaf. Sie müssen 3 Jahre alt sein. Bring auch 2 Tauben. Zehnter Abraham brachte die Tiere und schnitt sie in der Mitte durch. Er legte die Teile gegenüber. Die Vögel schnitt er nicht durch. Elfter große Vögel flogen auf das Fleisch herab. Aber Abraham jagte sie weg. Zwölfter als die Sonne unterging, schlief Abraham tief ein. Es wurde sehr dunkel und er bekam große Angst. Dreizehnter Gott sagte zu Abraham, deine Nachkommen werden in einem fremden Land leben. Sie werden dort Sklaven sein. Man wird sie 400 Jahre lang schlecht behandeln. 14. Aber ich werde das Volk bestrafen, dem sie dienen müssen. Danach wird dein Volk mit viel Reichtum weggehen. 15. Du selbst wirst in Frieden sterben. Du wirst sehr alt werden und begraben werden. 16. Nach 4 Generationen kommen deine Nachkommen hierher zurück. Denn die Schuld der Amoriter ist noch nicht groß genug. 17. Die Sonne war weg und es war dunkel. Da kam Rauch wie aus einem Ofen. Ein Feuer ging zwischen den Fleischstücken hindurch. 18. An diesem Tag machte Gott ein Versprechen mit Abraham. Er sagte, ich gebe deinen Nachkommen dieses Land. Es geht vom Fluss in Ägypten bis zum großen Fluss Euphrat. 19. Dazu gehört das Land der Keneter, der Kenesiter und der Kadmoniter. 20. Auch das Land der Hethiter, der Perisiter und der Repheter gehört dazu. 21. Und das Land der Amoriter, Kanaaniter, Girgasiter und Jebusiter.